Wir haben ja in der Apostelgeschichte gelesen, was Gott verheißen hat, das hat er auch kommen lassen, nämlich die Wiedergeburt im Heiligen Geist, sprich das neue Leben. Pfingsten hat stattgefunden. Der Mensch ist eine neue Kreatur geworden, der an Jesus Christus glaubte. Und die neue Kreatur hat ein anderes Wesen als die alte Kreatur. Sie ist nicht mit der alten zu vermischen. Es sind zwei verschiedene Kreaturen. Allerdings versucht auch die alte Kreatur, Prioritäten zu setzen im Leben des Gläubigen, möchte immer wieder an die Oberfläche kommen und sagen, ich bin hier, ich habe das Sagen, ich habe das Recht, dich zu bewegen. Aber der Geist Gottes erinnert die Gläubigen daran, dass sie eine neue Kreatur haben und hilft ihnen, diese neue Kreatur auch zu leben und sichtbar werden zu lassen. Wir haben gelesen, dass nach der Wiedergeburt die Apostel unterwegs waren und dieses Heil in Jesus Christus anboten, den Menschen, die im Elend saßen und die nach Heil ihrer Seele suchten. Und da wurde ein von Geburt an Gelähmter, ein Lama, der nicht laufen konnte, geheilt an der Tür der Schönen, am Aufgang zum Tempelplatz. Alle Leute haben sich verwundert, was da geschehen ist. Sie folgten den Aposteln Petrus und Johannes nach auf den Tempelplatz, wohin sie eigentlich zum Gebet gehen wollten. Und wir haben darüber gesprochen, das Gebet ist die Kraft in unserem Leben, dass wir nämlich dem neuen Menschen leben und nicht dem alten leben müssen. Und diese Menschen, die um sie herum waren, glaubten, dass Petrus und Johannes eben solche Kraft hatten. Sie sind Übermenschen. Und dann mussten die Apostel erklären, das waren nicht wir, sondern das war Gott in Jesus Christus, in diesem Namen. Und während sie das noch sagten, kamen die Obersten, die Sadduzäer, vornehmlich mit den Tempeldienern und nahmen sie fest. Es war Abend, sie brachten sie ins Gefängnis bis auf den nächsten Tag und dann sollte es so weitergehen. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volks und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Die Apostel gaben also diese Verantwortungsrede darüber, was die Menschen an ihnen Neues gesehen haben. Die Umwandlung in uns durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist zum neuen Leben kann nicht übersehen werden. Die Umwandlung hat Auswirkungen im Wesen, im Wort und auch in den Taten. Und die Menschen des Unglaubens, die noch im Unglauben beharren um uns herum, die uns kennen, kriegen das mit. Was ist mit den Leuten passiert? Die sind doch anders geworden. Die reden anders, Und die handeln anders. Und in ihrer Gegenwart passieren Dinge, die uns einfach unbekannt sind. Das will uns zeigen in diesem Text, dass wir als Christen einfach durch unser Dasein und Leben mit Jesus Christus auffällig sind. Auffällig im Guten, nicht auffällig im Bösen. Auffällig sind durch die Veränderung. Die Veränderung durch das neue Leben, was wir aus Christus empfangen haben. Das ruft ein Fragen in unserer Umgebung hervor. Du warst doch mal anders. Was machst du denn jetzt? Das ist doch viel besser als das Vorhergehende. Wo kommt die Kraft her? Genau diese Fragestellung hatten ja hier die Hohenpriester, das Hohenpriestergeschlecht. Aus welcher Kraft macht ihr das? Sie haben ja das, was getan worden ist, nicht schlecht gefunden. Es war nicht schlecht, dass dieser Mann wieder laufen konnte, dass er froh war. Da konnten sie ja nicht sagen, das ist schlecht. Aber aus welcher Kraft habt ihr das getan? Wir haben das mitgekriegt. Wir sehen das. Und das Besondere ist hier, und das ging mir auch so durchs Herz, für die Apostel, Jesus Christus hätte sie ja nach der Wiedergeburt ganz woanders hinschicken können. Denn er hatte ja festgestellt, dass es viele in Israel gab, die nicht an ihn glauben wollen. Ja, da stellt man doch dann nicht die Apostel dahin. Die erleben ja dasselbe. Dann schicke ich sie doch woanders hin, wo vielleicht Menschen sind, die glauben wollen. Aber das ist auch ein Geheimnis. Jesus Christus in unserer Neugeburt stellt uns nach dieser Bekehrung immer zunächst an den alten Platz, wo wir zuvor waren. Denn die Leute, die kannten unser früheres Leben. Und die sollen sehen, dass sich was verändert hat. Er stellt uns in die alte Umgebung, manchmal zeitweilig, ruft uns dann heraus ganz und stellt uns ganz woanders hin. Aber er stellt uns genau dahin, wo wir herkamen, damit andere mitkriegen, hier ist eine Veränderung geschehen. Was ist das für eine Kraft? Wir denken an den Besessenen, den Jesus befreit hat am Ostufer des See Genezareths, den Gadarener. Der war froh, als er frei war. Und was hatte er für einen Wunsch? In Lukas 8 lesen wir, er hatte den Wunsch, jetzt Jesus zu folgen. Was sagte Herr Jesus? Nein, geh nach Hause. Da, wo die Leute dich kennen. Und die sollen mitkriegen, dass mit dir was anderes geworden ist. Geh nach Hause. Und er tat es, er ging dorthin. Und die sahen das, was ist mit dem passiert? Was ist das für eine Kraft? Wir kennen den doch vorher. Deswegen, wenn wir uns bekehrt haben, bei uns war das auch so, am liebsten möchte man aus dieser gewohnten Umgebung raus. Ein ganz neues Leben woanders führen, wo man nicht gestört wird. Aber der Herr macht das so, so auch mit den Jüngern, genau zu den Leuten, die Jesus auch abgelehnt haben. Um deutlich zu machen, die Auferstehungskraft verändert Menschen. In unserem persönlichen Leben haben wir in der ersten Zeit des Glaubenslebens auch unter den Menschen der gewohnten Umgebung gestanden und durften Zeugnis geben von dem Neuen, was in uns geschehen ist, auch wenn wir Ablehnung empfanden. Aber der Herr hat uns nicht gleich da weggenommen. Wir waren erstmal in dieser ehemaligen Gemeinschaft, damit zu sehen ist, wir sind andere Menschen geworden. So begann Jesus Christus seinen Dienst nicht irgendwo, sondern zu Hause. Er begann ihn genau in Nazareth. Da, wo er aufgewachsen ist, wo Josef und Maria zu Hause waren, er begann nichts irgendwo im Norden, ganz in Caesarea Philippi oder ganz im Süden des Landes oder in Jerusalem, sondern zu Hause. Obwohl es ja heißt, man hatte ihn ja abgelehnt, ein Prophet ist nicht angenehm im Vaterlande und im eigenen Hause. Und sie wollten ihn sogar von dem Berg herabstürzen, auf dem die Stadt gebaut war. Aber es gab, so steht es auch in Lukas 4, Vers 22, Leute, die mitbekommen haben, dass da was anders ist als sonst. Sie wunderten sich über diese Worte, die sie hörten. In Lukas 4, ich lese uns das mal, Vers 22, sie gaben Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Wir können ein wenig hier die Verbindung zu uns erkennen, die wir genau wieder an den Ort, so wie die Jünger gesandt werden, wo wir zu Hause waren und wo wir lange gelebt haben. Da soll man sehen, der ist anders geworden. Bevor man in die große, weite Welt geht, da wo man mich ja nicht kennt, da bin ich ja dann besser dran, da weiß ja keiner, was ich für ein Spitzbube gewesen bin, den kann ich ja groß was Theologisches erklären und die denken, ich sei dann eben der Supermann. Aber in der Familie, die mich kannte, da sehen sie mich anders. Da kennen sie meine Schwachheiten, mein Elend, mein Versagen und plötzlich ist was Neues da. Sie wunderten sich, es gab also auch in Nazareth zu Hause einige Leute, die das registrierten. Hier ist etwas Besonderes. Und andere wurden durch die Offenbarung der Besonderheit der Kraft Gottes in Jesus Christus herausgefordert zur Buße, die sie nicht taten und lehnten das Evangelium ab. Darum auch die Jünger führte der Herr zurück in die frühere Umgebung der Welt, um dieses Zeugnis der Veränderung des Lebens durch die Kraft der Auferstehung sichtbar werden zu lassen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir gelesen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, wo denn? Zuerst zu Hause. Erst in Jerusalem. Judäa und Samaria und dann am Ende der Welt. Nicht gleich am Ende der Welt, sondern erstmal zu Hause. Da, wo sie ja wissen, wer ihr wart. Ach, so einfache Leute, Fischer, ungelehrte Leute. Leute, die kaum das ABC kennen. Da sollt ihr zuerst hingehen, die kennen euch. Das haben die ja nachher gesagt. Wir wissen, das sind ungelehrte Leute. Woher kommt ihnen das? In welcher Macht habt ihr das getan? Fragten die Obersten, die sie eigentlich besser wissen sollten. Und so ist es auch bei uns. Durch die Verhaftung, dass sie jetzt nun im Gefängnis sein mussten, die Apostel, am nächsten Tag hervorgeholt wurden, standen sie vor denselben Leuten, die Jesus zum Tod verurteilt haben. Vor Kaiphas, vor Hannas, vor denselben Leuten. Warum vor denselben Leuten? Um deutlich zu machen, eure Kraft, die zur Verurteilung zum Tode reicht, ist nicht so groß wie die Kraft der Auferstehung von den Toten. Die ist größer. Das sollte deutlich werden. Sie fühlten sicher, die Menschen, die die Fischer dort kannten, sie fühlten sich ja kompetent und machtvoll, auch in religiösen Fragen. Und jetzt sollte deutlich werden, ja, ihr habt eine gewisse Macht, aber die Macht der Auferstehung Jesu ist größer. Ihr hattet die Macht, zum Tode zu verurteilen, aber hier ist die Macht des Lebens von den Toten. Und liebe Geschwister, das soll auch uns bewegen. Die Menschen sollen mitkriegen, dass in uns die Macht der Überwindung des Todes zum Leben ist. Dass ein anderes Leben aufgebrochen ist, nicht mehr das Leben zum Tode. Wie es Paulus sagt, dass wir nicht dem Tode Frucht bringen, sondern dem Leben. Und das setzt Menschen in Erstaunen. Es setzt sie nicht in Erstaunen, dass man das nur sagt, sondern dass man das ist. Und deswegen waren sie ja so verblüfft, die Obersten. Da ist einer heil geworden. Aus welcher Macht habt ihr das getan? Da muss eine Kraft dahinter stecken, die wir nicht haben. Wir hatten die Kraft, diesen Nazarener zum Tode zu verurteilen. Aber da ist eine Kraft des Lebens. Petrus und Johannes waren ja auch im Hofe des hohen priesterlichen Palastes dabei, als das Urteil zum Tod über Jesus ausgesprochen worden ist. Kaiphas, Hannas, sie mussten nun erneut mit der Kraft Gottes und dem Leben aus ihm konfrontiert werden. Jesus hatte ja auch diese Kraft bezeugt vor ihnen. In Johannes 18 heißt es ja auch, dass Jesus sagte, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Mit anderen Worten, ihr wollt mich töten, aber ihr werdet das Leben sehen. Und die Apostel waren dabei und sollten jetzt erneut das Ergebnis der Worte Jesu deutlich machen. Gerade denen, in deren Wirkungsfeld sie zuvor standen und Ablehnung von Gottes Wesen erfuhren, Ablehnung von dem erfuhren, was Gott gibt. Genau dort sollten sie stehen und bezeugen, Gott hält sein Wort. Deswegen wundern wir uns vielleicht manchmal, warum wir so in der Welt des Unglaubens sind. Manch einer am Arbeitsplatz ist der einzige Gläubige. Ja, aber warum ist er da? Er ist nur da, um zu zeigen, dass das Leben aus Gott jetzt anders ist, als das, was er vorher geführt hat. Deswegen ist er da. Es steht in der Schrift auch, es geht ja ein Kind Gottes. Ach, das ist ja so wunderbar. Die Prioritäten haben sich total verändert. Ein Kind Gottes geht nicht mehr zur Arbeit, um allein Geld zu verdienen. In der Schrift heißt es anders. Ein Kind Gottes geht zur Arbeit, um dem Herrn zu dienen. Und dann wird auch der Herr dafür sorgen, dass diesem etwa das wird, was er haben soll. Das ist eine neue Dimension. Wir stehen nicht mehr in erster Linie wegen des Lohnes, wegen des Geldes an dem Platz der Arbeit, sondern als Zeugen. Und das andere, das findet sich von selbst dann ein, weil Gott es so wirkt. Er lenkt ja die Herzen wie Wasserbäche. Darum in Johannes 17, daran möchte ich noch mal erinnern, in diesem Zusammenhang, sagte Jesus, dass der Vater im Himmel diese seine Jünger, also die Apostel, nicht aus der Welt nehmen soll, sondern genau wieder in die Welt reinbringen soll, wo sie gar nicht mehr hinpassen. Wieder an den Ort der Welt, damit die Veränderung des neuen Lebens sichtbar wird. Wir kommen auch zu den einzelnen Kriterien. Ich lese mal Johannes 17, Vers 14b. Und 18. Sie sind nicht von der Welt, wie ich auch nicht von der Welt bin. Ja, das ist ja dann klar. Neues Leben ist nicht von der Welt. Deswegen wäre es für uns logisch, dass das neue Leben und Wesen woanders, da wo es hinpasst, sich offenbart. Aber es heißt, so wie du mich gesandt hast in die Welt, sende ich sie auch in die Welt. Genauso, ich sende sie zurück an den Platz, wo sie vorher gewesen sind und haben in der Welt gelebt. Da sende ich sie hin. Damit die Veränderung sichtbar wird und nicht nur hörbar. Hörbar, das können ja viele sagen, ne? Mit Worten kann man ja vieles sagen. Meistens sind die Worte recht aggressiv, aber sie beweisen nicht das veränderte Leben des Menschen. Deswegen kommt es ja auch auf die begleitende Kraft an. Ja, da wird Gutes getan. Da entsteht Gesundheit. Da ist dem Kranken geholfen worden. Er ist aufgerichtet worden. Also nochmal der Gedanke, wieder zurück in die Welt gesandt, an den schwierigen Platz, da, wo ich mich eigentlich vorher auch schon nicht recht wohl gefühlt habe. Paulus schreibt auch an die Korinther in 1. Korinther 5, Vers 9 und 10 und sagt ja, als er von Gemeindeordnung und Zucht sprach, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Ja, da denken wir sofort, aha, die Welt, ja, die Unzüchtigen. Ja, wo bleiben wir denn da? Wenn in der Welt ja Unzüchtigen sind, dann müssen wir die Welt ja räumen. Damit meine ich nicht die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Sondern ich meine einfach die unter euch, die sich Brüder und Schwestern nennen. Das heißt, Paulus sagt, ihr seid genau in die Welt gestellt. Da habt ihr es mit Geizigen, mit Räubern, mit Unzüchtigen zu tun. Und da sollt ihr leuchten. Da soll offenbar werden, dass eine Kraft vorhanden ist, die ein anderes Leben gibt. Das ist der Auftrag der Apostel und der Jünger. Unser Auftrag. Der Ort des täglichen Lebens. Wenn wir den Platz suchen, manch einer fragt ja dann auch, ja, wo ist denn mein Platz des Zeugnisses für Jesus? Dann findest du ihn ganz nahe bei dir. Nämlich zunächst in der Familie, wo man dich am besten kennt, wie du gewesen bist. Unter den Freunden, man wusste ganz genau, wie du geredet hast, was du mit denen gemeinsam angestellt hast und was du jetzt plötzlich nicht mehr machst. Und dann kommen Fragen auf, aus welcher Kraft machst du das? Was ist mit dir passiert? Du wirst zunächst genau an den Arbeitsplatz oder in deine Straße, in dasselbe Haus, wo du wohntest, gesetzt, in den Bezirk und so weiter. Einfach aus dem Grunde, damit die Umgebung, die dich zuvor kannte, sieht, mit dir ist eine Veränderung vorgegangen, die du aber nicht selber machen konntest. Ja, es ist erstaunlich, nicht? Die Obersten, die hier diese Frage stellten, aus was für einer Kraft tut ihr das? Die Jünger wurden also nach dem Geheimnis des Glaubens gefragt. Und das ist uns auch so persönlich immer wieder wichtig gewesen und soll uns persönlich wichtig sein, dass die Menschen uns fragen. Fragen nach der anderen Lebensart. Jesus wurde auch gefragt, als er in Matthäus 21 den Tempel reinigte, die Wechsler rausschmiss, die Verkäufer der Tiere rauswarf. Und dann fragten die Obersten ihn. Die wussten ja ganz genau, Jesus sagt, mein Haus, sagt der himmlische Vater, soll ein Bethaus sein. Ja, das wussten sie auch. aber sie hatten nicht die Vollmacht, das durchzuführen. Aus welcher Macht tust du das? Und dann kam ja so ein Frage- und Antwort-Dialog raus. Ja, ich sage euch das, sagt Jesus, dann sagt ihr mir zuerst, aus welcher Kraft Johannes der Täufer getauft hat. Wo kommt die Taufe her? Nicht? Und dann gab es schon den Konflikt in ihnen. Oh, sagen wir, ja, es ist von Gott, dann kommt die Frage, ja, warum habt ihr euch nicht auch taufen lassen? Oder sagen wir, die ist nicht von Gott, dann haben wir es mit dem Volk zu tun. Ja, wir wissen es nicht. Aha, ihr wisst es nicht. Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Macht ich das getan habe. Aber die Frage war dort im Raum. Sie wussten genau, der Tempel ist ein Heiligtum, das ist kein Geschäftshaus. Das wussten die auch, kannten es. Aber die Vollmacht, das zu säubern, das ist ein anderes Wesen, eine andere Kraft. Diese und ähnliche Fragen sollen in der Umgebung von Jüngern Jesu auch erwachsen. Die Menschen sollen etwas in unserem Leben sehen und verspüren, was sie zu dieser Frage bringt, aus welcher Kraft wir nun leben. Wir persönlich, meine Frau und ich, haben das auch des Öfteren erlebt, dass Menschen einfach auf uns zukamen, die uns schon eine längere Zeit beobachtet haben. Beobachtet werden wir ja sehr lange, ohne dass Menschen was sagen, was sie sehen. Aber dann kamen sie eines Tages und haben gefragt, was denn in uns anders ist, warum wir dies so machen oder jenes machen, warum wir auch vom Wesen her viele Dinge annehmen und tragen, die eigentlich nicht tragenswert sind. Dann konnten wir sagen, ja, wir haben Jesus Christus in unser Leben aufgenommen. Das Auferstehungsleben hat uns ergriffen und erfüllt. Wenn es auch oftmals zunächst eine Frage ist, die im Grunde genommen, so wie bei den hohen Priestern, eine Frage ist, auf die man ja eine ablehnende Haltung haben möchte. Man möchte ja gar nicht immer die Wahrheit hören. Aber die Frage soll gestellt werden, selbst wenn man daraufhin verurteilt wird für das Gute, was getan worden ist. Die Kraft des Glaubens, die Veränderung im Leben soll zu spüren und zu sehen sein. In Vers 16 desselben Kapitels lesen wir dann später in der Apostelgeschichte, dass sie ja diskutierten darüber, die Obersten, was sie mit den Aposteln machen sollen. Wir können es ja nicht leugnen, sagen sie da. Können wir ja nicht. Wir haben das ja gesehen. Der ist ja gesund geworden. Das können wir einfach nicht wegschauen. Eigentlich ist es ja auch gut. Also was machen wir mit den Leuten? Annehmen können wir das auch nicht, dann müssten wir uns ja auch verändern lassen. Dann müssten wir zugeben, dass die Auferstehung Jesu ein neues Leben ans Licht gebracht hat. Aber sie merkten, da ist was Gutes geschehen. Die Frucht des Heiligen Geistes im Leben der Kinder Gottes ist also eine Auswirkung der Kraft der Auferstehung Jesu von den Toten. So verspüren Mitmenschen in unserem Leben plötzlich, dass jemand, der vorher mürrisch gewesen ist, den man kaum ansprechen konnte, ohne eine negative Antwort zu kriegen, plötzlich ruhig und liebevoll reden kann. Das kriegen die mit. Ein Mensch, der vorher alles pessimistisch gesehen hat, plötzlich Hoffnung ausstrahlt, weil er sich ja auf Gott verlässt. Ach, der Herr wird mir beistehen. Das kriegen die mit, wenn wir so plötzlich reden. Ein Mensch, der plötzlich vom Frieden durchzogen ist, obwohl er die ganzen Schreckensnachrichten liest und hört in unserer Zeit, der Dritte Weltkrieg, nicht, wird ja gerade diskutiert, auf vielen Plattformen, steht vor der Tür. 450 Kilometer ist die NATO nur noch entfernt von Moskau, rüsten immer mehr auf. Hey, Leute kommen in Panik. Sie, ja, im Internet wird da stark diskutiert, was da nun passiert. Der Dritte Weltkrieg, wir müssen aufpassen. Und Deutschland ist dann besonders damit involviert und wird den Kopfschlag kriegen. Und vieles andere. Und da sind Menschen, die haben Frieden, die regen sich gar nicht auf. Weil sie plötzlich Augen für Gottes Wort kriegen und schauen viel weiter. Sie schauen auf den hin, der das A und das O ist, der das erste und letzte Wort hat. Auch plötzlich ungeduldige Menschen können warten und geduldig sein. Die können sogar an der Kasse beim Einkaufen andere vorlassen. Das konnten die früher nie. Ich war zuerst hier, ist ja unerhört, dass sich jemand vordrängelt. Und plötzlich sagen, na bitteschön, ja, Sie auch noch. Das fällt auf. Das fällt auf. Wo kommt die Kraft her? Wo kommt die Zeit her? Wo kommt die Ruhe her bei dem? Menschen, die immer unfreundlich waren, die sind plötzlich freundlich. Sie können gütig sein, sanftmütig sein. Sie brauchen nicht aufbrausen. Sie glauben auch dort, wo nichts zu sehen ist. Sie glauben, dass Gott sein Wort erfüllt. Das ist die Kraft der Auferstehung Jesu von den Toten. Das ist nichts anderes. Der natürliche Mensch kann all das nicht. Er hat es nicht. Das haben die Menschen mitgekriegt. Ja, besonders die, mit denen man zuerst zu tun hatte, was man so für ein Muffel war. Das haben die mitgekriegt. Und plötzlich ist das mufflige Wesen nicht mehr da. Aus welcher Kraft machst du das? Das barmherzige Handeln am Nächsten wirft auch solche Frage auf. Warum kümmerst du dich immer um die anderen? Hast du nicht selber mit dir zu tun? Warum nimmst du die anderen mehr voll wahr als dich selbst? Das ist die Kraft der Auferstehung Jesu von den Toten. Wir verstehen also diese alles überwältigende Frage und die Frage auch, die im Grunde genommen sagt, wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Wie kommt man dazu? Das steckt auch da drin. Petrus schreibt es ja später auch in seinem Brief. 1. Petrus 3, Vers 15. Er sagt, heiligt den Herrn Christus in eurem Herzen. Auferstehungsleben, heiligt ihn. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also hier wird deutlich gesagt, wenn Jesus Christus in unserem Leben zugelassen wird, geheiligt ist und geheiligt wird, dann bricht etwas auf, wonach wir gefragt werden. Was ist deine Hoffnung? Ich sehe doch, da passiert etwas in dir. Gib Zeugnis und Rechenschaft jedermann, der fordert, welche Hoffnung ihr in euch habt. Und das aber dann auch mit schimpfenden Worten, du oller Sünder, du solltest auch mal umkehren. Ja? Nee. Mit Sanftmut und mit Gottesfurcht. Und zwar aus dem Grunde, weil man selber ja gar nichts gemacht hat dazu. Man hat ja nichts bewegt. Gott hat alles bewegt in uns. Deswegen müssen wir ganz bescheiden sein, nicht? Das sagt Petrus, mit Sanftmut. Ne? Und mit Gottesfurcht, sagt das, habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Das heißt, die sehen wahr das Gute, aber sie verurteilen das. Ja, das gibt es ja auch. Aber sehen sollen sie das Gute. Und zu diesem Guten sollen wir uns in Sanftmut und Gottesfurcht bekennen. Ja, das ist der Herr. Das sind nicht wir. Geistliche Frucht zeugt immer von der Kraft der Auferstehung von den Toten. Denn nur durch Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, konnte das neue Leben sichtbar und spürbar in uns werden. Paulus schreibt auch im Epheserbrief Kapitel 2, er macht auch darauf aufmerksam, auf dieses Auferstehungsleben. Er macht es den Gläubigen gleichsam wieder bewusst. In Vers 4 heißt es, Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also hier kommt auch das Wort erzeigen, damit Gott erzeigen kann, was er gemacht hat in uns. Und daran sollten die Epheser auch erinnert werden, dass sie nicht wieder zurückfallen in Eigenmächtigkeit und Selbstgerechtigkeit und zeigen wollen, was sie können. Kinder machen das ja auch schon untereinander. Nicht? Diese stehen ja ständig in Konkurrenz. Ich kann besser springen als du, das kann ich besser machen. Ich zeige dir mal, was ich kann. Aber das soll nicht sein. Nicht, was ich kann, sondern was Gott kann und was Gott tat. Ja, wie denn? Aus welcher Macht und Kraft? Die Jünger durften also Zeugnis ablegen von ihrem Herrn. Jesus Christus heißt ja nicht nur Erlöser, sondern der gesalbte Erlöser. Sie durften den Namen nennen vor ihnen, vor den Obersten. Das ist der gesalbte Erlöser. Sie hatten das noch nicht mal vor ihnen, das zu sagen, aber sie sind herausgefordert worden, das zu sagen. Im Namen dieses gesalbten Erlösers ist dieser gesund geworden, worüber ihr staunt. Denn er ist die einzige Autorität zum wahren ewigen Leben. Obwohl Petrus voll Heiligen Geistes war, nannte er seine Bedränger Oberste und Älteste. Er hätte sie auch so ein bisschen mit links beiseite schieben können. Ne? Also ihr habt ja gar nichts zu sagen. Ne? Wie viele sich auch erdreisten. Ich kriege manchmal so Blätter in die Hand, nur voller Lästerung gegen die Oberen. Aber keine Worte der Einladung zu Jesus. Das tat Petrus nicht. Er nannte sie ehrfurchtsvoll Oberste und Älteste, ihr Obersten und Ältesten. Wir bezeugen euch jetzt den, der von den Toten auferweckt ist, Jesus Christus. Das ist die Kraft Gottes. Sie luden ein. Sie verurteilten sie nicht, sondern sie luden ein. Und darum, so wollte Petrus sagen, ist dieser gesalbte Erlöser Herr und König über allem. Dieses Zeugnis sollen auch wir geben können. Wir haben auch kein Recht, andere zu verurteilen, sondern das neue Leben lädt ein zu Jesus, lädt ein. Bestraft nicht andere, denn wir müssten die Ersten sein, die bestraft werden, bei dem, was wir alles vor Gott waren. Aber der Herr hat uns nicht bestraft. Er nahm die Strafe auf sich. Und deswegen das neue Leben ist immer einladend. Er ist dieser Stein, so sagte Petrus, der Stein, der ein neues Gebäude völlig festhält. Aber wo dieser Stein nicht gewollt wird, fällt er auch auf diejenigen, die diesen Stein ablehnen und richtet sie und zermalmt sie. Der Eckstein deutet also auf den Messias hin und sein führendes Vorbild, Vorbild des Lebens aus Gott mit Gott. In Matthäus 21, 44 spricht Jesus selber auch davon. Das letzte, Heil und Heilung kommt von Gott in Jesus. Es ist in keinem anderen Heil, so sagte Petrus. Das konnte er sagen aus diesem neuen Leben. Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir sollen selig werden. Kann man suchen, wie man will. Im Übrigen, diese ganze Diskussion, die ja jetzt hier so stattfindet, über den Islam und so weiter, ist eigentlich Nonsens. Warum? Ist doch klar, alle Menschen suchen Gott und sie suchen den Schöpfer. Wichtig ist nur, den Weg ihnen aufzuzeigen dahin. Nicht zu sagen, oh, du hast gar keinen Gott. Das ist ja billig. Doch, die Menschen suchen auch nach Gott. Aber den Weg müssen sie wissen. In Jesus kommst du zu dem Gott, zu dem du eigentlich willst, nämlich den Schöpfer aller Dinge. Und wenn du das tust, dann hast du einen liebenden, vergebenden Gott und du kannst in Frieden leben. Also es heißt, den Weg müssen wir verkünden. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu dem Vater außer durch ihn. Und das durften die Apostel so deutlich sagen. Er ist das Heil für Juden und Heiden, denn kein anderer Name ist überhaupt irgendeinem Menschen gegeben, wenn er selig werden will, außer dieser Name, in dem auch die Kraft der Auferstehung vorhanden ist und alle sie empfangen, die ihn im Glauben aufnehmen. Es geht also hier gar nicht um Krieg gegen Religionen und Glaubensvorstellungen, sondern es geht um Antwort, wie komme ich zu dem Schöpfer? Und das wurde hier den Obersten deutlich gesagt. Denn in Jesus Christus, dieser Name bedeutet, und da ist vorhanden, Rechtfertigung, Vergebung aller Schuld, Heiligung des neuen Lebens, Befreiung von allen Bindungen des Satans, Versöhnung mit Gott und den Menschen, Vergebung, Verherrlichung Jesu im Leben und zum Schluss das Schauen in den lebendigen Gott im Himmel. Das bedeutet dieser Name Jesu Christi. Heil ist Bewahrung auch vor dem Rückfall in den alten Menschen. Wer nicht wieder in den alten Menschen zurückfallen will, muss festhalten an dem Neuen in Jesus. Das ist die Kraft, die selig und glücklich macht und die gesehen wird von anderen, wie es Jesus auch in Johannes 10 sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie werden nicht mehr umkommen. Das ist die Bewahrung vor dem Rückfall in das alte Leben. Und zu solcher Heilsverkündigung sind auch wir berufen, gerade in der Umgebung zuerst, wo wir zuvor gelebt haben. Manch einer wird dann weiter in die Weite geführt, wie das Evangelium ja auch durch die Apostel in alle Welt kam. Noch einmal dieser Text. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohenpriestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volks und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund für euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist und ist in keinem anderen das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Offenbarung des neuen Lebens. Das wünsche ich mir, auch mir und uns allen. Möge der Herr uns dazu segnen.